1. Jahwe spracht zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Befiehl den Israeliten, das sie al Personen, dien Osatz oder einem Ausfluss leiden, so egen, die durch den Kontakt mit einer Leiche unrein geworden sind, ausdem Lager entfernen sollen. 3. Sowohl Männer als auch Frauen müssen ausdem Lager gebracht werden, dessen Reinheit zu gewährleisten, die Jahwe selbst inmitten der Israeliten wohnt. 4. Die Israeliten befolgten dies Anweisung und entfernten die betreffenden Personen ausdem Lager, genau wie Jahwe es Mose befohlen hat. 5. Jahwe sprach erneut zu Mose. 6. Gib den Israeliten die Anweisung, wenn ein Mann oder ein Frau ein Sünde begeht, die ein untrue gegenüber Jahwe darstellt und somit should auf sich lat. 7. Dann sollen sie ihr begangen Sunday bekennen, den wollen wir des Verentruten zu Ruckestatten und zusatzlich ein Fünftel des Betrags und die Person zahlen, der sie unrecht zugefügt haben. 8. Sollte die betreffen Person jedoch keinen nahen Verwandten haben, dem die Wiedergutmachung zukommt, so ist dies Jahwe zu übergeben und den Priesten zu teilen, zusatzlich zu dem Sünwider, der zur Versöhnung dargebracht wird. 9. Al abgeben von den heiligen Gaben der Israeliten, die sie den Priesten darbringen, sollen diesen zustehen. 10. Als, was jemand weit oder dem Priester übergibt, gehort ihm. 11. Jahwe sprach weiter zu Mose. 12. Verkunde den Israeliten folgend Regelung, wenn die Frau einsmanes untrue Worden sich gegen in Verget. 13. Indem ein anderer Mann mit Geschlechtsverkehr hat, ihemen jedoch nichts davon weiß und sie unentdeckt bleibt, obwohl sie sich verunreinigt hat, und es kein Zeugen gibt, da sie nicht auf frische Tat ertappt wird. 14. Und in ein Geist der Eifersucht überkommt, so dass misstrauisch gegenüber seiner Frau wird, sie weil sie sich tatsächlich verunreinigt hat, oder obwohl sie unschuldig ist. 15. Dann soll der Mann sein Frau zum Priester führen und ein Opfer für sie mitbringen, Gerstenmehl, Wannol oder Weihrauch, da es sich ein Eifersucht Speisopfer handelt, ein Offenbarungsopfer, das die should ans Licht bringen soll. 16. Danach soll der Priester die Frau herbeiführen und sie vor Jahwe positionieren. 17. Anschließend soll der Priester heiliges Wasser in ein Tunchfass füllen und etwas Staub vom Boden der Stiftschart in das Wasser geben. 18. Der Priester soll die Frau vor Jahwe stellen, Haar entblossen und das Offenbarungsspeisopfer, das Eifersuchtsopfer, in die Hand legen, während selbst das Flugwasser des Bitteren Leidens in der Hand holt. 19. Danach soll der Priester sie unter Idnemen und zu sprechen, wenn kein Mann mit dir geschlafen hat und du dich nicht vergangen, verunreinigt oder den Flicht gegenüber deinem Mann verletztest, dann soll dir Diocese Flugwasser des Bitteren Leidens keinen Schaden zu fügen. 20. Doch wenn du dich vergangen, den Flicht gegenüber deinem Mann verletzt und dich verunreinigtest, indem ein anderer Mann als dein Ehemann mit dir Geschlechtsverkehr hat. 21. Dann soll der Priester die Frau mit einem feierlichen Flutsch belegen und zu sagen, Jahwe make dich zu einem Beispiel des Flusches unter deinem Volk, indem dein Haft schwinden und deinen Bauch anschwellen last. 22. Und Diocese Flugwasser soll in deinen Leib eindringen, so dass dein Bauch anschwillt und dein Haft schwindet. Die Frau soll daraufhin antworten, Amen, so geschehe es. 23. Danach soll der Priester dies Fluch auf ein Schriftroll schreiben und sie in das Flugwasser des Bitteren Leidens abwaschen. 24. Anschließend soll der Frau das Flugwasser des Bitteren Leidens zu trinken geben, damit es in sie eindringt und bitters Lied verursacht. 25. Danach soll der Priester das Eifersucht Speisopfer aus der Hand der Frau nehmen, es vor Jahwe schwingen und zum Altar bringen. 26. Der Priester soll ein Handvoll des Speisopfers als Gedenkanteil nehmen und es auf dem Altar verbrennen, bevor der Frau das Wasser zu trinken gibt. 27. Hat sie das Wasser getrunken und sich tatsächlich verunreinigt und ihrem Mann untrue bewiesen, so wird das Flugwasser des Bitteren Leidens in sie eindringen, Bauch wird anschwellen und ihr Haft schwinden, und sie wird unter ihrem Volk zu einem Flugbeispiel werden. 28. hat sich die Frau jedoch nicht wehren reinigt, sondern ist rein, so wird sie unversehrt bleiben und Danik empfangen können. 29. Die sind die Vorschriften bezüglich der Eifersuchtsvoll, wenn ein Frau sich vergeht, ihr Flick gegenüber ihrem Mann verletzt und sich wehren reinigt. 30. Oder wenn ein Mann von einem Geist der Eifersucht ergriffen wird und misstrauisch gegenüber seiner Frau ist, dann soll die Frau vor Jahwe bringen und der Priester soll mit ihr Gemmes Dicen Bestimmungen befahren. 31. Der Mann bleibt in diesem Fall schuldfrei, die Frau hingegen, die sich vergangen hat, trag die Schuld selbst.